Good morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. And day 4. Es ist Tag 4. Sitting in our office in Sao Paulo. Wir sitzen in unserem Büro in Sao Paulo. So remember, we finished yesterday saying. Erinnere dich, wir beendeten gestern und sagten. You should ask yourself the question is if you want to reap that kind of a harvest. Dass du dir die Frage stellen solltest, ob du diese Art Saat ernten willst. You know. If you want people to serve you, you need to sow being a servant. Wenn du willst, dass Menschen dir dienen, dann musst du den Samen eines Dieners säen und ein Diener sein. If you want people to be rebellious towards you, very simple, just sow the seed of rebellion. Wenn du willst, dass die Leute dir gegenüber rebellisch sind, dann ist es sehr einfach, sähe einfach den Samen der Rebellion. Many parents have reaped the harvest in the lives of the children that they don't like. Viele Eltern haben die Ernte im Leben ihrer Kinder eingebracht, die sie nicht mögen. But they don't even realize it's the seed that they planted. Doch sie realisieren nicht einmal, dass es die Saat ist, die sie gepflanzt haben. No, they always yell to the children. Sie schrien immer ihre Kinder an. They always treated the children in a way that was not right. Sie behandelten ihre Kinder in einer Art und Weise, die nicht korrekt ist. And now they have reaped the harvest. Und nun haben sie die Ernte eingebracht. I know people who've been so rebellious towards their own parents and now their children are just as rebellious. Ich kenne Leute, die gegenüber ihren Eltern so rebellisch waren, dass nun ihre Kinder genauso rebellisch sind. Remember, whatever a man will sow, that is what he will reap. Erinnere dich, was auch immer ein Mensch sät, das ist das, was er ernten wird. So sow kindness, sow goodness, sow generosity. Sähe Freundlichkeit, Güte, sähe Großzügigkeit. And then you can be sure that you will also reap. Dann kannst du sicher sein, dass du das auch ernten wirst. So look, in this incredible story, or not story, in but in this teaching of Paul in Galatians 6. In dieser Geschichte, nein, nicht Geschichte, in dieser Lehre von Paulus in Galater 6. We see some very simple things. Sehen wir einige sehr einfache Dinge. First of all, you need a seed in order to sow. Als erstes brauchst du, um sehen zu können, einen Samen. If you don't have anything to sow, then it's not your fault. Wenn du nichts zu sehen hast, dann ist es nicht dein Fehler. But we all have at least one seed. Jedoch haben wir alle zumindest einen Samen. You know, not everybody has the same amount of money. Nicht jeder hat die gleiche Menge an Geld. I know people who are very, very poor and I know people who are very, very wealthy. Ich kenne Menschen, die sehr, sehr arm sind und andere, die sehr, sehr wohlhabend sind. So in some cases it's because people have always sown very generously. Manchmal kommt es daher, weil die Menschen immer sehr großzügig gesät haben. But in other cases it's just because men are very smart and very clever and made some good business choices. Aber in anderen Fällen kommt es auch daher, dass die Menschen sehr schlau, intelligent sind und einige gute Geschäftsentscheidungen getroffen haben. That's not really the issue. Darum geht es jedoch nicht. The point that I wanted to make is this. Den Punkt, den ich ansprechen möchte, ist folgende. Regarding finances, not everybody has the same amount of seed. Was die Finanzen anbelangt, haben nicht alle die gleiche Menge Saat zur Verfügung. Regarding talents, not everybody has the same amount of seed. Im Hinblick auf Begabungen haben nicht alle die gleiche Menge Saat zur Verfügung. See, you cannot sow the talents that I have. Du kannst nicht die Begabungen sehen, die ich habe. You have to sow yours. Du musst deine sehen. Time is something that all of us have an equal amount of. Zeit ist etwas, von dem wir alle gleich viel haben. How are you sowing your time? Wie sähst du deine Zeit? You know, if you sow your time in a very wasteful way, well, guess what you're gonna reap? Wenn du deine Zeit auf sehr verschwenderische Weise genutzt hast, dann rate mal, was du ernten wirst. You know, there are people who have absolutely no success in life. Es gibt Menschen, die im Leben absolut keinen Erfolg haben. But they sit at home claiming the promises and the God facts of the new covenant. Aber sie sitzen zu Hause und erklären die Verheißungen und Gottfakten vom neuen Bund. And then they say to me, Reinhard, what you preach, what you teach doesn't work. Und dann sagen sie zu mir, Reinhard, das was du lehrst, funktioniert nicht. But they don't even understand. They are simply reaping the results of their being lazy. Sie verstehen es nicht einmal. Sie bringen einfach ihre Ernte ein, die Ergebnisse ihrer Faulheit. They want to be lazy, sow a very bad seed, and yet they want to reap a good harvest. Sie wollen faul sein und säen eine sehr schlechte Saat und wollen eine gute Ernte einbringen. So how do you invest your time? Wie investierst du deine Zeit? Ask yourself this question. Stell dir selber diese Frage. But you know what? There is one seed that every single person in the whole world has equally. Es gibt eine Saat, von der jeder Mensch auf der ganzen Welt gleich viel hat. It doesn't matter which country you live in, it doesn't matter whether you were born in poor and rich situation. Es spielt keine Rolle, in welchem Land du lebst, ob du arm oder reich aufgewachsen bist. Every single person in the whole universe has the same kind of seed. Jede einzelne Person im gesamten Universum hat die gleiche Art von Saatgut. Can you guess what seed that is? Kannst du erraten, was für ein Saatgut das ist? It's the seed of your life. Es ist die Saat von deinem Leben. God has given you your life. Gott hat dir dein Leben gegeben. And now you can choose what you do with it. Und nun kannst du entscheiden, was du damit machst. You can plant it or you can hold on to it. Du kannst es einpflanzen oder du kannst es festhalten. Do you know, it's very interesting that Jesus talks also about the life as a seed. Es ist sehr interessant, dass auch Jesus über das Leben als Saatgut spricht. He says, if you want to win the life, you have to lose it, because the seed has to fall into the ground and die. Er sagt, wenn du das Leben gewinnen willst, musst du das Leben verlieren, weil der Same in die Erde fallen und sterben muss. God has given you your life. Gott hat dir dein Leben gegeben. And now you choose what you do with it. Nun entscheidest du, was du damit machst. You can plant your life. Du kannst dein Leben einpflanzen. Or you can hold on to it. Oder du kannst es festhalten. You can just pursue your own selfish desires. Du kannst einfach nur deine eigenen selbstsüchtigen Wünsche verfolgen. God will never make you plant the seed of your life that he's given you. Gott wird dich nie dazu bringen, das Saatgut deines Lebens einzupflanzen, das er dir gegeben hat. That's the greatness of God. Das ist die Größe Gottes. He will invite you to do it. Er wird dich einladen, es zu tun. But never will he try, never will he make you do it. Aber nie wird er dich zwingen, es zu tun. So ask yourself this question. Also stelle dir diese Frage. What am I doing with my life? Was mache ich mit meinem Leben? Am I planting it as a seed in the kingdom of God? Pflanze ich es als Saatgut in das Königreich Gottes ein? Or am I holding on to it and I'm not willing to let it go? Oder halte ich es fest und bin nicht gewillt, es loszulassen? You know, it is really, really strange. Es ist wirklich sehr, sehr seltsam. That how this law is so powerful. Wie dieses Gesetz so kraftvoll ist. We hold on to our dear life and are not willing to give it up. Wir halten an unserem lieben Leben fest und wollen es nicht aufgeben. And then our life is never really satisfied and happy. Und dann ist unser Leben nie wirklich befriedigend und glücklich. I've never seen a truly satisfied, selfish person. Ich habe noch nie eine wirklich zufriedene, egoistische Person gesehen. But I know many people who have sold their life selflessly in the kingdom of God. Who are full of satisfaction. Aber ich kenne viele Menschen, die ihre Leben selbstlos in das Königreich Gottes gesät haben und voller Befriedigung sind. You have a seed. Du hast also eine Saat. I have a seed. Ich habe eine Saat. My life. Mein Leben. So at least one seed we all have in common. Also haben wir alle zumindest ein gemeinsames Saatgut. Tomorrow we keep talking. Morgen sprechen wir weiter.